Sehr verehrte Damen und Herren, vielleicht, was mein Thema anlangt, kehre ich jetzt doch zur ursprünglichen Formulierung zurück. Ich hatte ursprünglich formuliert, Mythen und Stereotypen im Deutschlandbild der Italiener, von der Schlacht bei Königgrätz bis zur Reichsgründung. Es geht mir also spezifisch um Stereotypen, Klischees, Pauschalurteile, völkerpsychologische Wertungen. Das steht im Mittelpunkt meiner Überlegungen, nicht politische Vorgänge. Von daher ist für mich auch eine ganz wichtige Quelle die Tagespresse. Ich kann nur ganz kurz die wichtigsten Zeitungen nennen, die ich benutzt habe. Angefangen von der katholischen Presse, der Osservatore Romano als das offiziöse Organ des Vatikans, dann die intransigente Unità Cattolica, Don Margottis von Turin, schließlich auch die Annali Cattolici, ein liberal-katholisches Blatt, um nur einige zu nennen. Dann, was die liberalen Blätter anlangt, fangen wir an, rechts außen, bei der Perseveranza aus Mailand mit dem Direktor Ruggero Bonghi. Die Perseveranza ist die typische Vertreterin des alten, an Cavour orientierten Liberalismus, pro-französisch. Dann die um 1870 offiziöse Opinione mit dem Direktor Giacomo Dina, die also die Regierungsmeinung in etwa vertritt. Und schließlich ganz wichtig, die Nazione, die Zeitung der sogenannten Destra Dissidente der Toskana, sie stand Ricasoli nahe, war pro-deutsch, interessierte sich sehr stark für kirchliche Fragen auch, also das pro-deutsche vor allem unter dem letzten Direktor Civinini, der eigentlich vom Diritto herkam. Damit bin ich dann bei einer zweiten Gruppe, bei einer dritten Gruppe von Zeitungen, das ist die Presse der parlamentarischen Linken, der Diritto, das klassische Organ der parlamentarischen Linken, antiklerikal, pro-deutsch. Dann noch stärker in dieser Richtung, die Reforma Crispis, erscheint seit 1867. Das ist die pro-deutsche Zeitung ständig geblieben. Schließlich, wenn wir noch die Blätter des Partito d'Azione, der Republikaner, der Demokraten betrachten, wäre zu nennen einmal der Dovere, Mazzinis, auf der einen Seite, der um diese Zeit eher als pro-deutsch einzuordnen ist, dagegen ganz anders, die Unità Italiana in Mailand, die stets pro-französisch geblieben ist und Deutschland abgelehnt hat. Ja, ich habe noch weitere Zeitungen eingesehen, ich kann die jetzt nicht alle hier nennen. Selbstverständlich kamen auch die Zeitschriften in Betracht, die Nova Antologia wurde schon genannt, Il Politecnico sind gerade die letzten Nummern noch einschlägig von den Katholiken, die Civiltà Cattolica der römischen Jesuiten und schließlich nicht ganz unwichtig die Rivista Europea. Dort finden sich interessante Betrachtungen Alberto Marios auch zu Deutschland. Das wäre somit das Wichtigste zu den Quellen. Ich gliedere mein Referat in drei Teile. Im ersten Teil frage ich nach dem Deutschlandbild nach den Stereotypen und ihren Veränderungen während des Krieges von 1866. In einem zweiten Teil befasse ich mich mit der Zeit zwischen den beiden Kriegen, vor allem mit den Bündnisdiskussionen und hier nicht mit diplomatischen Dingen, sondern mit Meinungen. Schließlich komme ich dann auf die Zeit des Krieges von 1870-71 bis hin zur Reichsgründung zu sprechen. Ein erster Punkt, ich könnte ihn überschreiben, Sadowa und die Folgen. Sadowa ist ja immer der Name für Königgrätz, wir sagen Königgrätz, in Italien, Frankreich sagt man Sadowa. Bitte? Sadowa. Ah, Entschuldigung. Gut, danke schön für die Sadowa. Man kann also sagen, dass sich zu Beginn des Krieges von 1866 in Italien, wenn man jetzt auf die Stereotypen und Pauschalurteile schaut, zwei Grundmodelle gegenüberstehen, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfestigt hatten. Da ist zum einen ein sehr weit in die Tradition zurückgehendes Bild von den Deutschen, das im beginnenden Kampf der Italiener um nationale Einheit und Freiheit gegen die als Tedeschi erlebten Österreicher, vor allem aktualisiert seit Manzoni und den Neuguelfen, immer weiter ausgebaut wurde. Es ist das Bild von den kriegerischen deutschen Barbaren, von dem wir schon öfters gehört haben, aber auch, und hier spielt Gioberti mit herein, das Bild von den deutschen Individualisten, das schon auf Tacitus zurückgeht, dann der deutsche Feudalismus und eben gerade der deutsche Individualismus, der der romanischen Harmonie und Klarheit fremd und feindlich ist. Man spricht von der Nebulosità der deutschen Gelehrten und so weiter. Auch das Bild der Grande Caserma, das schon erwähnt wurde, kommt hier herein. Auftrieb erhielt, wie wir auch schon hörten, dieses Deutschlandbild durch die Enttäuschungen der Italiener mit dem Frankfurter Parlament, mit der Forderung, Deutschland müsse am Po und Mincio verteidigt werden. Das hatte in den Augen der Italiener gezeigt, dass in Deutschland noch immer dynastische Interessen und expansionistische Gelüste lebendig seien und dass das Nationalitätsprinzip offensichtlich nur für die Deutschen gelte, nicht für die Dänen, nicht für die Polen und auch nicht für die Italiener. Neben diesem Bild möchte ich feststellen, hatte sich ein anderes Deutschlandbild in diesen Jahren vor 1866 doch schon geformt. Angefangen von den lombardischen Liberalen, um die Zeitschrift Conciliatore, über Mazzini bis hin zu den neapolitanischen Hegelianern, wird Deutschland erlebt als Heimat der Gedankenfreiheit. Ich habe schon auf Mazzini hingewiesen, der eben das Deutschland Luthers und damit das Deutschland der Gedanken- und Gewissensfreiheit hervorhebt, in seinem Brief an Berg und Rodbertus. Die jungen, sich frei entfaltenden Völker des Nordens werden schließlich zum Vorbild, ihre unverbrauchte Kraft wird als Jungbrunnen für den romanischen Süden erlebt. Auch dazu gibt es eine Reihe von Äußerungen, da kann ich darauf jetzt nicht eingehen. Zu diesem Deutschland gehört auch das Erlebnis Deutschlands als Hort der Wissenschaft, als Dota Germania und zugleich als Ort der Auflehnung gegen Beschränkungen der Freiheit. Dort, wo auf der Linken angesiedelte Italiener über die gemeinsame Nationwerdung Italiens und Deutschlands nachdenken und auf die Parallele Preußen-Piemont hinweisen, greifen sie häufig auf dieses Deutschlandbild zurück. Genannt wurde schon Felice Cavallotti mit seiner Schrift Germania e Italia, il Partito Nazionale Germanico, le sue vicende, le sue speranze von 1860. Dort ist von dem gleichen Kampf des deutschen und italienischen Volkes um Einheit und Freiheit seit Dante und Luther und vom gemeinsamen Zwingherrn Österreich die Rede. Wenn auch die beiden genannten Grundmodelle, sind Grundmodelle, sich in der Realität häufig vermischten und oft von den Tagesereignissen überdeckt wurden, so kann man doch mit Einschränkung feststellen, dass je nachdem, ob eine Gruppierung, eine politische oder weltanschauliche Gruppierung in Italien, Deutschland zugetan war oder nicht, der eine oder der andere der beiden Deutschlandmythen bei ihr überwog. So hatte die parlamentarische Linke, die sich seit Beginn der 1860er Jahre außenpolitisch an Preußen und seiner Stärke orientierte und Preußen als Motor der deutschen Einheit feierte, sich das Bild von dem neuen fortschrittlichen Deutschland und Preußen zu eigen gemacht. Im Vorfeld des Krieges von 1866 feierte der Diritto Preußen als Kind der Revolution. Dass die innenpolitische Wirklichkeit in Preußen vielfach anders aussah, entging dem Blatt nicht. Doch war man sich des endgültigen Sieges der parlamentarischen Freiheit in Preußen, denn es sei ja protestantisch, gewiss. Bismarck passte zwar nicht so recht in dieses Bild, doch hieß es, er werde auch wider Willen der Freiheit und dem Fortschritt dienen müssen. Nun kommen wir zur Rechten. Die war allerdings etwas in sich uneinig, aber im Großen und Ganzen überwog bei ihr der andere Deutschlandmythos. Sie hoffte zwar auch auf einen Wandel durch Preußen, aber sie glaubte nicht so bald an eine Einigung Deutschlands, auch nicht an eine mögliche Änderung autoritärer Strukturen, schon gar nicht an das Aufgeben expansionistischer Gelüste. Die Schuld sah sie zum Teil im deutschen Volkscharakter, zum einen in der Schwerfälligkeit und Verschwommenheit des deutschen Geistes, dem Hang zu theoretisieren statt zu handeln, darum kommt keine Einheit zustande. Die Deutschen, so konnte man in der Perseveranza und in der Nova Andologia zu Beginn des Jahres 1866 lesen, ihnen falle es schwer, eine mittelalterliche Gesellschaftsordnung aufzugeben, wo der Adelstitel mehr gelte als persönliche Leistung. Die Idee der Nation aber werde, begünstigt durch die unersättliche Herrsch- und Besitzgier, die nun einmal in der sonst guten Natur der Deutschen stecke, gleich expansionistisch umgedeutet. Und dann kommt etwas, was immer wieder auftaucht, man nehme das Wort Arns, dass Deutschland so weit reiche, wie die deutsche Zunge klingt, das nehme man viel zu wörtlich. Dann, warum keine Einigung zustande kommt, da kommt der Individualismus mit herein, der deutsche Provinzialismus, vor allem in Süddeutschland, wo man sich als Schwabe oder Franke fühle, aber nicht als Deutscher. Wenn in Deutschland eine Einigung zustande kommt, dann nur von oben durch den eisernen Willen Bismarcks. Auch bei anderen italienischen Gruppierungen kehren in der ersten Hälfte des Jahres 1866 ähnliche Gedanken wieder. Wie später häufig treffen sich dabei die italienischen Demokraten und Republikaner Mazzinis in ihrem Urteil mit der moderaten Rechten. Auch hier findet sich der Vorwurf des Expansionismus und des unverdauten Nationalismus. Man spricht bereits von dem falschen deutschen Sendungsbewusstsein und von Passione del Deutschtum. Das ist also bereits 1866, taucht dieses Wort, das deutsche Wort Deutschtum auf in Italien. Allerdings erscheint vielen italienischen Demokraten diese Haltung vordergründig, übergestülpt. Früher oder später werde die deutsche Nation sich erheben. Interessant ist, dass die äußerste Linke hier vielfach mit den Klerikalen übereinstimmte. Auch die vatikanische Presse spricht von der Gefahr der deutschen Expansion. Sie sieht freilich dahinter die Demagogie, also die Revolution am Werk. Und jetzt kommt Sadowa. Der Krieg, der Sieg von Königgrätz zerstörte das europäische Gleichgewicht. Der Deutsche Bund war zerschlagen, ist gut, ja. Österreich hörte auf, europäische Großmacht zu sein. Die deutsche Einigung unter Führung Preußens schien nur mehr eine Frage der Zeit. An die Stelle des preußisch-österreichischen Dualismus trat der preußisch-französische Antagonismus. Kein Wunder, dass sich das öffentliche Interesse in Europa auf Preußen und Deutschland richtete. Das gilt auch für Italien. Auch wenn das preußisch-italienische Bündnis gegen Österreich zunächst in Italien nur eine Episode scheint, so blieb es doch nicht ohne Auswirkung auf das italienische Deutschlandbild. Ja, man darf sagen, wenn irgendein Ereignis feststehende Schablonen zum Wanken brachte, dann die preußischen Siege, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Da könnte ich nun eine Reihe Zitate anführen. Ich beschränke mich hier auf Pasquale Villari, der feststellte im Politecnico: Abbiamo visto i tardi tedeschi volare come i fulmini e i focosi italiani andare come le tartarughe. Also wie die Schildkröten sind die gekrochen. Der Eindruck ging umso tiefer, weil die schlecht geführten und unzureichend koordinierten Truppen versagt hatten. Die Preußen dagegen, von denen man das nicht erwartet hatte, hatten die deutsche Hegemonie erkämpft, die Einheit vorangetrieben. Und so hat die ganze parlamentarische Linke, ja selbst der Dovere Mazzinis, jetzt auf einmal den Geist der Revolution in Preußen auch in der Person Bismarcks gefeiert. Etwas anders die italienische Rechte. Hier hoffte man jetzt, anders als noch vor wenigen Monaten, auf die Schaffung eines neuen Deutschlands, nicht als Bedrohung, sondern als Garant des Friedens. Im Übrigen, und das ist wichtig, erscheint der preußische Sieg in der Presse nicht nur als ein Sieg der moderneren Waffen, sondern ganz allgemein der deutschen Wissenschaft, die es nachzuahmen gilt. Und nun wird auch die Person Bismarck, sehen wir einmal vom Bongi ab, hervorgehoben. Selbst jene, die nach wie vor in ihm einen Vertreter feudalistischer Bestrebungen erblicken, preisen seine Kühnheit, seine Energie, seinen Mut, sein Handeln, das bisher den Deutschen gefehlt hat. Nicht einverstanden mit der allgemeinen Begeisterung bleibt eigentlich nur ein kleiner Teil der demokratischen Linken um die Unità Italiana. Für sie bleibt Preußen nach wie vor das Urbild eines anachronistischen, feudalistischen, expansionistischen Staates. Die vatikanische Presse ist zunächst unsicher. Auch hier ist die Rede vom preußischen Expansionismus. Doch zugleich stellt man fest, der preußische König sei ja sehr fromm. Es hat sich noch nicht ganz eingependelt. Kurze Zeit später hat sich das Bild Preußens erneut geändert. Die Enttäuschung über die eigene Regierung und die unglückliche Kriegsführung wurde ja allmählich erst bekannt. Die Enttäuschung richtete sich auch gegen Preußen, das Italien im Stich gelassen habe. Die Modalitäten des Friedensschlusses, die auf Jahre hinaus als nationale Schmach beklagt wurden, kamen damit herein. Und schon werden die Erfahrungen von 1848 und die alten Vorurteile wieder lebendig. Selbst der Diritto, das Blatt der Linken, spricht nun vom preußischen Expansionismus und vom Recht des Eroberers in Preußen. Die Unità Italiana sieht in den preußischen Besitzerweiterungen ihre Auffassung bestätigt. Preußen ist und bleibt, auch wenn es sich zum Nationalprinzip bekennt, ein dynastischer, militaristischer, also Il Militarismo, der Ausdruck kommt immer wieder vor, und feudalistischer Staat. Anders die Florentiner Nazione, das Organ der deutschfreundlichen Gruppierung. Sie stellt fest, in Preußen könne kein Militarismus und Cäsarismus herrschen und begründet das damit, dass die Deutschen Individualisten seien. Da seien sie nicht dazu fähig. Sie steht da allerdings zunächst allein in ihrem Urteil. Selbst die katholische Presse spricht nun wieder von dem Despotismus in Preußen. Die Unita Catholica vergleicht Preußen mit der Gottesgeißel Attila und den Barbaren, die Italien verwüsteten. Und auch beim Osservatore Romano kommt der Ausdruck Militärdiktatur vor, also direkt Militärdiktatur, den habe ich in dieser Zeit sonst nirgends gefunden. Nein, in Italienisch. Allmählich erst beginnt sich das Bild Deutschlands, das jetzt vielfach eben ein Bild Preußens ist, einzupendeln. Man redet fast nur noch von Preußen oder wenn man von Deutschland redet, meint man Preußen. Die übrigen Länder, die treten, abgesehen von Bayern, die treten aus dem Gesichtsfeld. So allmählich werden die alten Positionen wieder bezogen. Die Linke drängt pro-deutsch, die Rechte pro-französisch. Die alten Deutschlandmythen leben auf. Zwei Dinge haben sich jedoch endgültig verändert. Einmal das Bild von der deutschen Wissenschaft. Darüber habe ich publiziert, da kann ich jetzt nicht einzeln drauf eingehen, und dann vom deutschen Militär. Nur so viel zur deutschen Wissenschaft. Auch sie wird plötzlich mit neuen Augen gesehen. Sind die Deutschen wirklich die wirklichkeitsfremden Träumer? Bei Königgrätz haben sie die Wirklichkeit erfasst und gehandelt. Warum nicht auch in ihrem Denken? Und so entdecken die Italiener, die bis daher nur den deutschen Hegelianismus gekannt haben, den Neukantianismus, den Positivismus in Deutschland, die deutsche Naturwissenschaft als Ausdruck einer neuen praktischen Mentalität der Deutschen. Dass auch das preußische Militär eine Aufwertung erfährt, liegt auf der Hand. Auch dort, wo man nicht allzu viel von einer Annäherung an Preußen wissen will, fehlt es nicht an Lob für das preußische Heer. Wenn jetzt vom Militarismus die Rede ist, dann meint man Tendenzen bei der obersten Führung, nicht aber die preußische Heeresverfassung als solche, ganz im Gegenteil. Auch wenn der alte Topos von Preußen als der großen Kaserne nicht verschwindet, so wird er doch jetzt mit einem positiven Vorzeichen versehen. die von Scharnhorst geschaffene, alle Klassen umfassende und nun heißt es immer demokratische, wahrhaft demokratische Landwehr, das Volk in Waffen, halte das kostbare Gefühl der nationalen Ehre in Preußen wach. Nun komme ich zu einem zentralen Punkt, da komme ich später noch ausführlicher. Ein weiteres hat nämlich der Kampf von 1866 in der Diskussion in Gang gesetzt. Wer wird der zukünftige Bündnispartner Italiens? Auch das gehört hierher. Ging es dabei doch oft in erster Linie um ideologische Positionen, die gespeist wurden von den verschiedensten Mythen und Vorurteilen. Die realpolitische Auffassung, Bündnisse seien von Fall zu Fall abzuschließen, war den Italienern zwar nicht fremd, aber der italienischen Öffentlichkeit, oder eher die Ausnahme. Wichtiger schien in der Diskussion eine wie immer geartete geistige Nähe, eine Verwandtschaft mit der anderen Nation. So findet sich bei einem großen Teil der italienischen Rechten und der republikanischen Linken die Forderung nach der Solidarität der Razza Latina. Bei der parlamentarischen Linken aber, ja hin bis zu radikalen und mazzinianischen Gruppierungen, wünscht man, das Bündnis mit Preußen möge nicht sterben. Nicht nur, weil man sich an ein starkes Preußen als Vorbild auf dem eigenen Weg zur Einheit anlehnt, trotz aller feudalen Strukturen, sondern auch aus ideologischen und schon aus geopolitischen Gründen. Sprechendes Beispiel dafür ist ein Dokument von 1866, dessen Verfasser an sich von weit links kommt, Giuseppe Ratti. Ich kann im Einzelnen die Literaturangabe denen geben, die es wollen. Ich kann jetzt nicht auf alle Literatur hier eingehen. Bei den frühen Irredentisten Gazzoletti und Bonfiglio, auch bei Manzini, anklingende Vorstellungen werden bei ihm weiter ausgebaut. Und mit, auch das gab es ja in Italien, der Abneigung gegen Frankreich, dem Misogallismo, verbunden. Wie lauten die wichtigsten Aussagen der Schrift Rattis? Die Grundthese: Der natürliche Bundesgenosse Italiens ist Deutschland. Sein natürlicher Rivale ist Frankreich. Denn nicht Sprachen- und Rassenverwandtschaft, nicht Sitten und Gebräuche begründen ein natürliches Bündnis zweier Völker, sondern Interessen und geografische Lage. Und zwar nun nicht gerade die Gemeinsamkeit der Interessen, sondern die Verschiedenheit. Deutschlands Interessen liegen im Norden, die Frankreichs am Mittelmeer. Die Italiens, wollte ich sagen, am Mittelmeer. Genauso eben wie die Frankreichs, und drum passt Frankreich und Italien nicht zusammen, weil Frankreich immer Italien im Wege liegen würde. Zwei unabhängige, starke Nationalstaaten dagegen, mit verschiedenen Interessen, wirtschaftlichen und politischen, Deutschland und Italien, könnten im Bündnis miteinander Frankreichs aggressive Politik zurückweisen. Dahinter klingt schon sowas Hass gegen Deutschland. Und eine große Begeisterung für Preußen gegen Frankreich, wollte ich sagen, und eine Begeisterung für Preußen und Deutschland. Daher die Aufforderung bei Ratti: Hört endlich auf, die österreichischen Soldaten, die Slawen und Ungarn Deutsche zu heißen. Hört auf, die Sprachverschiedenheit als Unglück zu empfinden und den Kaiser des Römischen Reiches, der nach Italien gezogen ist, einen deutschen Kaiser zu nennen. Das deutsche Volk, das 1814, 48, 66 für seine Einheit gekämpft hat, ist der wahre Partner der Italiener, deren Ringen um die Einheit sich in den Jahren 48, 59 und 60 gezeigt hat. Also der Hinweis hier auf die Gemeinsamkeit der Nationenwertung. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Vorurteile und Bündnisse. Diese Frage wurde also diskutiert in den Jahren 66 bis 70, auf welcher Seite würde Italien stehen? So sehr dabei innen- und außenpolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielten, das ist ganz klar. Ich denke an die französischen Schutztruppen auch in Rom. So bot doch dieses Thema Anlass zu grundsätzlichen Überlegungen, wobei sich Stereotypen und Mythen um das heute wenig sinnvolle Frage ranken, soll sich das Bündnis auf die Zugehörigkeit zur gleichen Rasse oder auf den gemeinsamen Kampf für den Fortschritt gründen. Das wirkliche Kennenlernen des anderen Volkes spielte dabei eine sehr untergeordnete Rolle. Auch wo in Tageszeitungen über den deutschen Volkscharakter informiert wurde, finden sich meist nur bekannte oder neue Pauschalurteile. Wie stellte sich also zunächst der deutsche Volkscharakter nach 1866 dar? Fragen dann nochmal kurz nach und dann wenden wir uns der Diskussion um den Bündnispartner zu. Zunächst stehen nach 1866 alte und neue Mythen unvermittelt nebeneinander. Deutschland wohlgesinnte Gruppen feiern die neuen, aktiven, entschlussfreudigen, realistischen, praktischen Deutschen. So die Nationen, wie wir hörten. Dort heißt es, Deutschland sei jetzt endlich kein Volk der Dichter und Denker mehr, ein Lob, in dem mehr Tadel enthalten sei, kein Volk der Idealisten und Träumer. Ihr Denken richte sich auf die exakte Wissenschaft, auf die Kunst des Krieges, auf einen starken Nationalstaat. Die Berliner Abgeordneten hätten nichts gemeinsam mit den grundgescheiten und tiefgründigen Philosophen der Paulskirche, die ein Jahr gebraucht hätten, um schließlich herauszubringen, dass die deutsche Nation doch nicht existiere. Doch nicht alle Italiener beurteilten diesen angeblichen Mentalitätswandel positiv. Wie wir sahen, warnten davor auch jetzt immer noch Republikaner und Katholiken. Und nun zeichnet sich unscharf noch die deutsche Gefahr ab. Sie tritt neben die französische Gefahr. Doch glauben selbst radikale Linke um diese Zeit, etwa im Gazzettino Rosa, da heißt es, die größere Gefahr liege bei Bonaparte, den Franzosen, der Schutzmacht des Vatikans. Entschuldigung, ich habe mich jetzt geirrt. Sie sagen, die größere, ja doch stimmt, die größere Gefahr liege bei Bonaparte. Man müsse sich halt notgedrungen für den behelmten Preußen entscheiden, der mit der Pfeife im Mund und dem Bierkrug in der Hand Frieden und Geborgenheit ausstrahle. Ein neues, aktives Deutschland. Manche Italiener glauben nicht so recht daran. Rein gar nichts habe sich in Deutschland geändert, abgesehen von dem Aktivisten Bismarck, so sagt die rechtsliberale Perseveranza. Die Deutschen seien, und hier wird der Einfluss Heines wohl schon spürbar, ein Volk apolitischer Philister. Mit Politik befassten sie sich nur in der Kneipe. Warum diese Einstellung bei einem so gebildeten Volk, das doch auch praktische Begabung gezeigt habe? Der Grund sei eben der deutsche Individualismus und Partikularismus. Es gebe in Deutschland nur Einzelne, keine Volksgemeinschaft. Zu den Überlegungen um den Bündnispartner, denn nirgends traten die Vorurteile in diesen Jahren so stark an die Stelle nüchterner Überlegungen. Anlass gab es genug, darüber nachzudenken. Denken Sie 1867 an die Luxemburger Frage, dann den Streit Frankreichs und Preußens um Nordschleswig, der zeitlich fast mit den Agitationen Garibaldis zur Befreiung Roms zusammenfiel, was zu einem Bekenntnis nahezu der gesamten italienischen Linken, einschließlich Garibaldis und Mazzinis, zu Preußen führte. Damals fiel ja das bekannte Wort Garibaldis, wolle lieber auf einem der sieben Hügel Roms sterben, als zulassen, dass Italien gegen Preußen kämpfe. Die Diskussion flammte erneut auf, anlässlich des Besuchs des preußischen Kronprinzen, des Siegers von Königgrätz, und verstärkte sich noch infolge der Enthüllungen La Marmoras vor dem Parlament 1868, worauf ich jetzt hier nicht eingehen kann. Nur so viel: im Anschluss an diese Enthüllungen kam es zu einer starken Auseinandersetzung in der Presse zwischen der Linken und der Rechten. Die Linke wurde von den Rechten Prusiani d'Italia geschmäht. Die Linke hinwiederum schrieb, es sei ein Zeichen jugendlicher Stärke, wie Preußen damals aufgetreten sei, auch gegenüber Italien. Und vor und hinter den Kulissen wurden ja in diesen Jahren die Koalitionsmöglichkeiten durchgespielt mit Frankreich, mit Preußen, mit Österreich, einschließlich der verschiedensten Kombinationen. Ihnen nachzugehen ist nicht Aufgabe dieser Untersuchung. Ich frage jetzt hier nach der Zählewigkeit von Vorurteilen innerhalb dieser Diskussion. Bereits Anfang 1867 wurde in mehreren Artikeln in der vatikanischen Presse im Osservatore Romano das Bündnis der lateinischen Völker Frankreich und Italien, dazu auch Österreich, gegen Preußen gefordert. Der Grund, die gemeinsame Zugehörigkeit zum lateinischen Kulturbereich, der seinem Wesen nach katholisch sei. Es gehe jetzt nicht mehr um politische und territoriale Fragen, sondern um den Entscheidungskampf zwischen der lateinischen und germanischen Rasse und Kultur, was das Gleiche sei wie der Kampf des Katholizismus gegen den aufgeklärten Rationalismus und Pantheismus. Da steckt wieder Hegel im Hintergrund. Ähnlich aber auch die rechtsliberale offiziöse Opinione. Auch sie spricht 1866 von der Fratellanza delle Razze und weist hin, dass ein Krieg der Rassen heraufziehen werde. Und wie so häufig in der Nähe der Katholiken und der rechten Liberalen ein Teil der Mailänder Republikaner um die Unita Italiana. Sie sprechen von einer bevorstehenden Unterdrückung der lateinischen Rasse durch die teutonische. Ein Bündnis Italiens mit dem französischen Brudervolk und Österreich wegen der Affinität di Stirpe fordert auch der neapolitanische Hegelianer De Simone, genauso wie der verworrene Anti-Hegelianer, Antiklerikale und frühe Nationalist Enrico Amante, der eine Konföderation der lateinischen Völker mit der Hauptstadt Rom fordert oder ersehnt. Denn Rom sei von der Vorsehung zur Hauptstadt der Welt erwählt worden. Wie kein anderer seiner Zeitgenossen versteht Amante Allgemeinplätze über die Deutschen aneinander zu reihen. Alle die Schlagworte, Worte seit Manzonis Discorso feiern hier wieder Auferstehung, vielleicht auch unter dem Einfluss französischer Propaganda, ich bin dem noch nicht nachgegangen. Man glaubt bisweilen eine antideutsche Flugschrift aus dem Jahre 1915 vor Augen zu haben. In immer neuen Abwandlungen spricht Amante von der Rabbia Tedesca, vom deutschen Länderhunger, deutschen Expansionsdrang, der sich in gleicher Weise des Schwertes wie der Philosophie, Armins und Kants bediene, um die lateinischen Völker zu unterjochen und zu vernichten. Die neuen Barbaren, die Geisel Gottes, die Araber Europas sind die Deutschen, die nur das Recht der Eroberung kennen. Ihnen gelte es entgegenzutreten in einem Bündnis zwischen Frankreich, Italien und Österreich. Dem Schlagwort von der Fratellanza Latina wird auf der parlamentarischen Linken das des gemeinsamen Kampfes für Fortschritt und Kultur, Progresso und Civiltà entgegengestellt. Das allein zählt. Was man über Razza Comune sage, sei ein leeres Gerede. Darüber hinaus gibt es auch Stimmen, die Deutschland die Vorherrschaft in Europa zusprechen wollen. Dazu sei es nämlich durch seine geografische Lage vorherbestimmt. Erneut wird diese geografische Lage in Verbindung gebracht mit einem deutsch-italienischen Bündnis. Das kontinentale Deutschland und das maritime Italien legen auf einer Linie inmitten Europas und seien berufen, sich zu ergänzen. Also Achse Rom-Berlin. 1869 geht eine Flugschrift noch weiter. Damit die beiden Völker ihrer Aufgabe nachkommen könnten, müssten sie gemeinsam Tirol von den Österreichern befreien. Der Brenner soll zur Grenze, nein, nicht zur Grenze, zum Ort der Begegnung der beiden Völker werden. Und dann wieder der Hinweis auf die Verschiedenheit als Grund für die Einheit. Hier die tiefsinnigen und philosophischen Deutschen, dort die lebhaften und praktischen Italiener, hier die Industrie, dort der Ackerbau. Zur Verschiedenheit kommt dann auch die Verwandtschaft. Gratian und Stilicho waren Deutsche, Theoderich, Friedrich II., die Manfrede gehörten beiden Nationen an. Nicht so weit geht eine andere Schrift. Ihr genügt der deutsche Volkscharakter, der gute deutsche Volkscharakter für ein Bündnis. Denn die Razza Teutonica, angesiedelt im Herzen Europas, vereinige in sich die guten Eigenschaften aller umliegenden Völker, der Romanen und der Slawen, zu einer gesunden Mitte. Sprichwörtlich sei die deutsche Bedächtigkeit. Wo es jedoch gefordert sei, würden sie schnell und energisch handeln. Sie seien weder zu süßlich noch zu grob, weder zu flatterhaft noch zu halsstarrig, fest im Entschluss, ausdauernd in ihren Unternehmungen, bescheiden im Erfolg, gelassen im Misserfolg und so weiter. Warum also nicht sich mit diesem starken Volk verbünden gegen Frankreich und warum nicht auch mit Frankreich zusammen gegen den eigentlichen Gegner der europäischen Kultur, gegen Russland und den Panslawismus und was etwas eigenartig berührt, im gleichen Atemzug werden genannt die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bis kurz vor Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71 änderte sich wenig am Bild, das sich die Italiener von den Deutschen machten. Allerdings beziehen nun einzelne Gruppen neue Positionen. Bei der linken Crispis um die Reforma sieht man eine gewisse Enttäuschung, auch beim Diritto. Es wird das Schreckgespenst eines neuen Deutschen Reiches vorgeführt, das schlimmer sei noch als das alte, weder heilig noch römisch noch reich. Die auffälligste Meinungsänderung, hinter der wohl vielleicht ein klug berechnendes Kalkül steht, finden sich bei der katholischen Presse. Es sind Überlegungen jetzt da, ob nicht der preußische König den Kirchenstaat garantieren könnte, warum nicht eine preußische Schutzmacht für Rom. So kann man es verstehen, dass der Osservatore Romano 1870 zu Beginn des Jahres Preußen, das bis dahin als revolutionär geschmäht wurde, mit seinen Junkern, seinem Heer, seiner Verwaltung als Hort einer konservativen Ordnung preist. Dagegen in Frankreich herrsche die Demagogie. Ich komme zum dritten Abschnitt, das Deutschlandbild, zunächst zu Beginn des Deutsch-Französischen Krieges. Wie wir schon gemerkt haben, es kam zu einer Polarisierung in der Meinung in Italien. Der Linken, hinter der doch ein großer Teil der Bevölkerung, soweit sie sich ausdrücken konnte, stand die Rechte gegenüber. Die Rechte war in sich uneins. Zwar überwog bei ihr die pro-französische Haltung, doch nicht einmal die Mitglieder der Regierung und die führenden Generale waren einer Meinung. Die Palette der Ansichten reichte vom König, der forderte den Kriegseintritt oder wäre für einen Kriegseintritt gewesen, über Visconti Venosta, der riet zum Abwarten, zu Lanza, er sprach sich trotz Verbundenheit zu Frankreich für Neutralität aus, bis zu Sella, der nun pro-deutsch war und aus seiner Sympathie für Preußen kein Hehl machte. Diese Uneinigkeit dazu, die unzureichende Ausbildung des Heeres und die schwachen Staatsfinanzen, führten zur strikten Neutralität Italiens. Mehr noch freilich führte wohl dazu der Druck der Öffentlichkeit, und zwar nicht nur durch die Presse der Linken. Italienische Demokraten meldeten sich freiwillig auf Seiten Preußens in den Krieg. In Florenz riefen am 17. Juli 1870 Tausende von Demonstranten nieder mit der französischen Vorherrschaft, es lebe Preußen. Was waren die Hintergründe für das Für und Wider, sieht man von strategischen Überlegungen ab. Sie lagen zum einen in der Einschätzung Frankreichs. Ihm glaubte sich ein Teil der Rechten, die Consorteria Pura um Bongi und Visconti Venosti, noch immer verbunden und zur Dankbarkeit verpflichtet. Das Volk aber, soweit es von der revolutionären Linken repräsentiert wurde, hasste Frankreich, sei es, weil dort die klerikale Reaktion herrschte, die in der Rom-Frage nicht nachgab, oder ganz einfach wegen seiner Stärke. Sie hasste nicht Frankreich als Verfolgung, den Bonapartismus in Frankreich. General Gavone war der Ansicht, schwerlich hätte das Volk begriffen, wenn unseren Soldaten befohlen worden wäre, an der Seite der französischen Soldaten zu kämpfen. Nicht einmal alte Freunde Frankreichs hätten es begriffen. Settembrini zum Beispiel, der nach dem Urteil Grotius in den Deutschen nur Barbaren sah und der wünschte jetzt Frankreich den Untergang, weil es seiner Rasse untreu geworden sich mit dem Papsttum verbündet habe. Zu nennen sind auch Bertani, Cavallotti, Garibaldi, die in einem Bündnis mit Frankreich ein Bündnis mit dynastischen Interessen erblickten, die französischen Truppen in Rom als Dorn im Herzen Italiens empfanden. Und die Stunde gekommen sahen, an der Seite Preußens Rache zu nehmen für Mentana. Nicht nur die Stellung zu Frankreich spaltete die Nation, genauso die zu Deutschland. Und wieder wurden die Eigenschaften der Deutschen in der Presse beschworen, ihre Nähe und Ferne zum Deutschen, zum italienischen Volk. Die Fronten hatten sich innerhalb der politischen Gruppierungen kaum geändert. Die regierungsnahen Zeitungen Opinione und Perseveranza, Bonghi in der Nuova Antologia, aber auch etwa der liberalkatholische Autor Carlo Alfieri führte die antideutsche Propaganda, muss man sagen, wie wir sie seit den Neuguelfen kennen, fort. Nicht Sadowa sei der Grund dieses Krieges, sondern die Notwendigkeit, welche die Geschichte regiere. Seit Jahrhunderten, so Alfieri, wäre der blutige Kampf, die Antinomie der Rassen, seit 2 Jahrtausenden, seit Armin und Varus, seit den ersten Einfällen der Barbaren, seien Lateiner und Teutonen in 2 feindliche Lager geteilt. Der Kampf der Rassen erbe sich fort vom Vater zum Sohn und mache ein friedvolles Nebeneinander unmöglich. Dazu wieder der deutsche Expansionsdrang, Arns Gedicht, dass das deutsche Vaterland größer sein müsste, die Frankfurter Bundesversammlung, die Verteidigung Deutschlands am Polen-Mincho, das alles taucht wieder auf. Solche Worte offenbaren den Hochmut des deutschen Volkes. Germaniens Völker bedrohen erneut Italien durch ihren Traum vom neuen Kaiserreich und von der Vorherrschaft in Europa. Ruggero Bonghi bringt übrigens den deutschen Expansionsdrang mit dem Fehlen natürlicher Grenzen in Verbindung. Dazu auch mit der deutschen Eigenart, ständig nach allen Seiten auszugreifen und dem Bewusstsein der Deutschen von ihrer Sendung. Sie glaubten, ein Anrecht auf alle Gebiete zu haben, die sie zu ihrer räumlichen und geistigen Entfaltung für notwendig hielten. Ähnlich eine Antwort der Perseveranza auf Mommsens zweites Sendschreiben an die Italiener. Dort heißt es, die Deutschen bildeten sich ein, eine weltweite Zivilisationsaufgabe zu besitzen, die sie auch mit Gewalt durchführen müssen. Bei Alfieri erscheint Deutschland nicht schlechthin als aggressiv und expansiv. Er unterscheidet sehr deutlich zwischen Deutschland und dem protestantischen, autoritären, imperialistischen Preußens, der liberale Katholik Alfieri. Ganz ähnlich auch der alte Terenzio Mamiani, der ja zur gleichen Richtung gehört. Er ist überzeugt, ein deutscher Einheitsstaat unter preußischer Führung lässt kein Volk in Europa ruhig schlafen. Und er plädiert für einen deutschen Bundesstaat. Schließlich wird mit Blick auf die deutschen Ansprüche auf Elsass und Lothringen sehr deutlich der deutsche Begriff von Nation abgelehnt. Zu einer Nation gehöre nicht nur Geschichte und Sprache, sondern das Wichtigste sei la coscienza reale della nazione. Auch die pro-deutsche Linke hat inzwischen ihre Haltung ideologisch unterbaut. Scharf wendet sie sich, Zitat, die antiquierte barbarische Auffassung von Verschiedenheiten der Rasse im Zeitalter der Nationen. Die Vorstellung von einem notwendigen Kampf zwischen Deutschen und Lateinern sei ein verhängnisvolles Vorurteil, ebenso die Furcht vor einem starken Deutschland. Es hieße, die in Deutschland wirksamen geistigen und moralischen Kräfte verkennen, würde man in einem geeinten Deutschland eine aggressive, eroberungslüsterne Invasionsmacht erblicken. Deutschland sei noch immer Lehrmeisterin der Freiheit. Seine Überlegenheit beruhe auf seiner Wissenschaft. Und der Vertreter der extremen parlamentarischen Linken, Agostino Bertani, auch wenn da und dort in Deutschland noch der diritto divino gelte, das göttliche Recht, und der Feudalismus herrsche, der Wille zum Fortschritt sei auf die Dauer stärker. Und Deutschland werde nicht aufhören, Bannerträger des Fortschritts und der Kultur zu sein. Freilich nicht alle italienischen Demokraten sind so optimistisch. Viele verbindet eben doch nur der gemeinsame Feind Frankreich mit Deutschland. Das, so Alberto Mario, geführt von einem monarchischen, kriegerischen, antidemokratischen Preußen, genauso gefährlich werden kann wie Frankreich. Noch deutlicher die Republikaner, sie sind, abgesehen von Mazzini, noch immer überzeugt, Zitat, Frankreich hassen heißt das Licht hassen. Nicht Frankreich und die Franzosen sind die Feinde, sondern Bonaparte und der französische Imperialismus. Genauso aber wäre dies ein reaktionärer und militaristischer deutscher Einheitsstaat unter Führung Preußens. Ja, vielleicht noch einige andere Stimmen, etwa von der Torino Permanente, die Gazzetta del Popolo, die sich auf Deutschlands Seite stellte, auch sie weist die Furcht vor dem Erstarken der deutschen Rasse zurück. Nichts sei zu fürchten von einer jungen Nation, die vielleicht ruhiger als andere Völker, aber mit sehr wissenschaftlicher Arbeit dem Fortschritt und der Kultur diene. Und ähnlich auch die Nazione. Bei der Nazione findet sich dann allerdings ein interessantes Bild der Preußen. Sie möchte die Italiener aufklären über das wahre Wesen der vielgeschmähten Preußen. Hier findet sich dann der immer wiederkehrende Topos vom unwirtlichen deutschen Klima und dessen Auswirkungen auf den Charakter. Preußen wird mit den dunkelsten Farben, das Klima wird dort mit den dunkelsten Farben geschildert. Das Wetter sei rau und launenhaft, der Himmel düster, der Winter dauere 8 Monate. Zwischen einem Meer von Sand, Regen, Flüssen, stehenden Gewässern, Sümpfen und weitem Heideland, auf dem Schafherden weiden, nur wenige bewohnte Oasen und dann der unablässige Kampf mit der Landschaft, der den Menschen Charakter und Willensstärke verliehen hat, aber auch eine gewisse Strenge gegen sich und andere. Aber sie hätten auch gelernt, zusammenzustehen, anders als die übrigen Deutschen, und den Individualismus überwunden und daher das Bekenntnis zum Gemeinwohl, zu einem starken Staat. Und dessen wichtigste Einrichtung sei der Militärdienst, der 2 Gegensätze zur einzigartigen Synthese verbinde. Wie im Kloster herrsche blinder Gehorsam. Jeder erfülle an seinem Platz seine Pflicht. Zugleich aber gebe es beim Militär keine Klassenschranken. Ob niedere oder hohe, alle fühlen sich für den gemeinsamen Staat in gleicher Weise verantwortlich. Der preußische Soldat sei so zugleich gehorsamer Untertan und verantwortungsbewusster Bürger. Erstaunlich, doch nicht ganz unerwartet, das Lob Deutschlands und Preußens in der katholischen Presse, vor allem nach dem Abrücken der Franzosen aus Rom. Da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es sind allerdings noch gewisse Warnungen, vor allem von den Dotti Nebulosi, die Deutschen mit ihren 1000 verrückten Systemen, aber es gäbe auch den Geist des Christentums, allen voran beim König. Nun kommt Sedan. Am 2. September, ich sage Sedan, 1870 wurde das französische Heer bei Sedan aufgerieben, Marmont kapitulierte, Napoleon III. Ging in die deutsche Gefangenschaft. In Paris kam eine Revolutionsregierung zur Macht. Sie war nicht bereit auf die deutschen Friedensbedingungen, zumal auf die Forderung nach Abtretung des Elsass und Lothringens einzugehen. So wurde der Krieg auf deutscher Seite mit unnachgiebiger Härte geführt. Selten hat ein Ereignis so sehr die öffentliche Meinung, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa verändert, wie Sedan und seine Folgen. Für die Weltöffentlichkeit wurde ein Verteidigungskrieg zum Eroberungskrieg. Das Gespenst einer preußisch-deutschen Vorherrschaft ließ die Stimmung umschlagen. Freilich ohne dass auswärtige Mächte zugunsten Frankreichs eingriffen. Schon gar nicht die Italiener, wo der Sturz Napoleons das Signal zur Einnahme Roms bedeutete. Dennoch war in Italien der Stimmungsumschwung groß. Nicht, dass viele neue Inhalte zum Deutschlandbild hinzukamen. Was sich änderte, war die Beurteilung. So wird der militärische Gehorsam des deutschen Soldaten, der 1866 gepriesen wurde, angesichts der rauchenden Trümmer in Frankreich mit anderen Augen gesehen. Das Bild vom preußisch-deutschen Militarismus und auch vom deutschen Untertanengeist wird ausgefüllt. Der Sturz Napoleons und die Errichtung der Republik veranlassten am 7. September 1870 Garibaldi zur Feststellung «Ieri vi dicevo guerra ad oltranza a Bonaparte. Vi dirò oggi so reggere la Repubblica Francese con tutti i mezzi». Vorerst noch kein Wort gegen die Deutschen, doch schon bald ändert sich dies. Garibaldi, Alberto Mario, der Gazzettino Rosa, die Gazzetta del Popolo, alle die Zeitungen, die auf dem linken Spektrum, äußersten Linken sind sich darin einig, dass die Gerechtigkeit und der Arm der Vorsehung, ich zitiere, die Zelte König Wilhelms verlassen haben und ins Hôtel de Ville von Paris eingezogen sind. Grund der Verzweiflungskampf, den das gedemütigte, ausgeblutete Frankreich, die Französische Republik, Sachwalterin der Freiheit und des Fortschritts, zu führen gezwungen sei, gegen die brutale Gewalt eines Eroberungsheeres, gegen die Rito Divino e Feudale, gegen einen König, der zum Unterdrücker des Volkes geworden, wie ein neuer Pharao durch ein Meer von Blut ward. Solche Stellungnahmen sind nur zu verständlich. Fortan erscheint im radikalen republikanischen Lager der Kampf des deutschen Heeres als Musterbeispiel für Gewalt und Barbarei, während Garibaldis Einsatz in den Vogesen als Kampf für die Freiheit und das Recht der Völker und der Menschheit gefeiert wird. Und stellt sich dabei die Frage, wendet sich die extreme Linke nur gegen die deutsche Militärmonarchie als Feind der Demokratie oder werden wieder die alten Pauschalurteile über die Deutschen wach? Die Antwort wird differenziert ausfallen müssen. Es gab genug Männer im radikalen Lager, die sehr wohl zwischen dem deutschen Volk, den deutschen Brüdern, den Kindern der Reformation und der führenden Klasse unterschieden. So etwa Mauro Macchi, der die deutschen Barbareien im Namen des militärischen Gehorsams scharf verurteilt, zugleich aber das Deutschland der Wissenschaft schätzt, die deutschen Demokraten und Sozialisten, Jacobi, Bebel, Liebknecht bewundert. So vor allem auch Mazzini, der die Bezeichnung der Deutschen als Barbaren und Hunnen, auch Kannibalen wurden sie genannt, für töricht findet. Jeder Krieg sei nun einmal schrecklich, töricht auch von einem deutschen Militarismus zu sprechen, wodurch das deutsche Heer ein Heer von Bürgern sei. Und ganz anders nun die Unita Italiana, auch sie republikanisch. Hier wird nicht nur der preußische König, der neue Xerxes, Attila und Nabuchodonosor angeprangert, sondern auch das deutsche Volk, das sich ehrfürchtig vor ihm auf die Knie werfe. Es heißt dann an die Stelle der Deutschen, ja, also die Deutschen seien blind gehorchend wie eine Schafherde und laufen hinter ihren Führern und Doktrinariern her. Also hier hat sich schon einiges geändert im Deutschlandbild. In ihrem Urteil gespalten ist noch immer die Rechte, weiterhin auf Seite Frankreichs die Perseveranza und Bongi mit voller Übereinstimmung mit der äußersten Linken. Auch Bongi spricht vom Wortbruch des preußischen Königs. Ja, er übertrifft bei der Schilderung der Wildheit und Grausamkeit noch die extreme Linke. Seine Zeichnung des deutschen Volkscharakters wird hier tatsächlich zu einer Aneinanderreihung bekannter Stereotypen. Da ist der deutsche Expansionsdrang, der Wille, die Nachbarvölker zu unterdrücken, der deutsche Hochmut, der Glaube an die deutsche Sendung. Und im Übrigen solle man ja nicht glauben, der preußische Konservativismus sei etwas Positives, denn er sei nichts anderes als Feudalismus. Weit ruhiger jetzt die offiziöse Opinione, die sich inzwischen auf einen Sieg Deutschlands einrichtet. Erneut wird von den deutschen Truppen gesprochen und man bewundert sie, ihre Tüchtigkeit, ihre Ausdauer, ihre Aktivität, ihr Pflichtbewusstsein. Auch die Nazione lobt die Mäßigung der deutschen Truppen und weist die Sentimentalität der Italiener zurück. Man müsse eben im Krieg auch mal dreinschlagen. Die parlamentarische Linke blieb weiterhin auf der Seite der Deutschen. Sie weiß, dass in Deutschland noch der Diritto Divino delle Re herrscht, doch sie ist überzeugt, für die vom Geiste Luthers, hier kommt immer wieder Luther bei der Linken, für die vom Geiste Luthers beseelten Deutschen werde bald der Tag der großen Befreiung kommen. Und die Katholiken brachten den Deutschen warme Sympathien entgegen. Die Deutschen, Soldaten, Katholiken wie Protestanten, seien Menschen von innerlicher Frömmigkeit. Es gibt auch andere Stimmen, etwa den Genueser Kardinal Alimonda, der immer noch gegen den Teutonismus wettert und in den Deutschen eine Gottesgeißel sieht. komme zur Deutschen Reich, das ist das Letzte. Das ja nach einem blutigen Feldzug und von oben durch den Willen Bismarcks schließlich zur nationalen Einheit gefunden hat. Auch in Italien nahm man die deutsche Einigung letztendlich nicht gerade so begeistert auf. Im Herzen Europas etablierte sich eine Großmacht, deren Expansionsdrang man fürchtete. Die Begriffe Kaiser und Reich weckten Erinnerungen an das mittelalterliche Kaisertum und seinen Universalitätsanspruch. Und schon wachen wieder die alten Stereotypen auf. Die Linke wendet sich gegen den preußischen Militarismus, der jetzt in ganz Deutschland zum Zug komme, von Preußen her, und die Deutschen wie im Zeitalter Genserichs und Attilas zur Gefahr für ganz Europa macht. Dort, wo man sich Frankreich eng verbunden wusste, sah man in Deutschland ein gefräßiges Ungeheuer, das bald alle deutschsprachigen Gebiete Europas sich einverleiben werde. Nicht alle Demokraten teilten diese Ängste. Manche maßen dem Begriff Reich nicht zu große Bedeutung zu. Selbst Giuseppe Ferrari sieht zwar in den Deutschen ein vom nationalen Wahn erfülltes Volk von Condottieri, ja, er ist der Ansicht, im Vergleich zu dem jetzigen deutschen Feudalismus sei Metternichs Restauration geradezu revolutionär gewesen. Und er kann sich vorstellen, dass die Deutschen bis nach Rom, Madrid, Palermo und Algier vorrücken. Aber er glaubt, die Kraft der deutschen Kultur sei stärker als der deutsche Militarismus. Auch die profranzösische Rechte, vor allem voran Bongi, schreibt von Deutschland als der Heimat des Feudalismus und der Militäraristokratie. Und wieder auch die Vorliebe der Deutschen für das Unklare, für das Verschwommene, darum hätten sie ihrem Land keine feste Grenzen gegeben. Gestern habe man Schleswig annektiert, heute Elsass und Lothringen, morgen sei Rätien, übermorgen Gallien und Italien an der Reihe. Und hier wird wieder der deutsche Nationalbegriff zurückgewiesen. Und den Deutschen werden also wirklich barbarische Ansichten, Eigenschaften zugeschrieben, wilde Gier zu siegen, zu morden und zu brennen. Und das sei umso schlimmer, weil sich das jetzt mit der nüchternen Politik Bismarcks verbinde. Trotz derartiger kritischer Äußerungen war die Beurteilung des Deutschen Reiches in Italien eigentlich doch weit positiver, als man dies von einem jungen Land, das sich anders als Deutschland, trotz des monarchischen Kompromisses, stets der Revolution verpflichtet wusste, erwartet hätte. Der tiefste Grund hierfür ist bei den Italienern selbst zu suchen. Spätestens seit 1866 weisen gewichtige Stimmen darauf hin, dass für das risorgimentale Italien die revolutionäre Phase des Aufbaus abgeschlossen sei. Es ginge darum, das Land im Innern zu festigen. Ein konservatives, starkes und was jetzt erneut ins Blickfeld tritt, ein kulturell und wissenschaftlich hochstehendes Deutschland konnte da durchaus als Vorbild dienen. Das sieht man etwa bei Pasquale Villari, der in dem Sieg Deutschlands über Frankreich den Sieg eines jungen, wissenschaftlich hochstehenden und fleißigen Volkes über das dekadente Frankreich sieht, was die Deutschen allerdings nicht verleiten dürfe, eine andersartige Kultur zu verachten. Die parlamentarische Linke richtet ihre Hoffnung vor allem auf die demokratische Verfassung des deutschen Militärs. Daneben wird immer mehr spürbar, vor allem bei der toskanischen Rechten, Deutschlands als Garant für Ruhe und Ordnung in Europa. Gerade angesichts der Vorgänge in Frankreich kommt dieser Gedanke natürlich sehr stark auf. Ich gehe nur noch kurz auf einen wichtigen Artikel ein von Giuseppe Civinini in der Nuova Andalusia, der wie kaum ein zweiter diesen sich anbahnenden Wandel in der Beurteilung Deutschlands markiert. Der Beitrag ist betitelt L'Antico e il Nuovo Impero in Germania. Und er befasst sich eingehend mit den Vorurteilen, die in Italien das Urteil über Deutschland erschwerten. Er nennt die Gleichsetzung der Deutschen mit den Österreichern, die man vor allem der neuguelfischen Geschichtsschreibung zu verdanken habe. ihre Gleichsetzung mit den Barbaren. Kaum höre man das Wort Reich, sehe man schon Kaiser Otto mit seinen Kriegern von den Alpen herabsteigen, fürchte einen neuen Barbarossa, der noch einmal Mailand in Schutt und Asche legen. Die Väter zitterten um das Leben ihrer Kinder, die erneut ihr Vaterland gegen die Teutonen verteidigen müssen. Dazu käme der überhebliche Glaube an die Überlegenheit der lateinischen Völker und die Leugnung des Einflusses deutscher Ideen auf den Fortschritt. All diesen Vorurteilen möchte Civinini das wirkliche Deutsche Reich entgegenstellen, das alles andere sei als eine Wiedergeburt des heiligen römischen Reiches mit seinen kosmopolitischen Wahnvorstellungen. Und das ist nun eine Zentralaussage bei Civinini, denn es sei ein Nationalstaat und damit die Negation aller universalistischen Träume. Auch den Vorwurf des Militarismus weist Civinini mit dem bekannten Hinweis zurück, gerade das deutsche Heer stelle ein demokratisches Element dar. Dann kommt er auf das kantische Prinzip der Pflicht zu sprechen. Er weist auch den Vorwurf zurück, das ist nämlich interessant, dass gerade die Leute des Risorgimento nun in Preußen bigotte Leute sahen und im Kaiser. Und er weist das zurück, die Religiosität der Deutschen sei anders als die der Italiener. In Italien sei die Religion das gleiche wie äußerer Kult, in Deutschland aber sei das anders, der Deutsche wisse sich in seinem Gewissen unmittelbar vor Gott und auch die Religion stehe im Dienste des Fortschritts. Diejenigen, die Deutschland konservativ beurteilen, für konservativ halten, denen hält er vor, das sei nicht das gleiche wie reaktionär oder feudalistisch. Gerade dadurch, dass es die Ordnung mit der Freiheit verbinde, diene es dem Fortschritt. Ja, ich glaube, ich kann damit abschließen. Ich schenke mir die Zusammenfassung. Vielleicht kommen wir da noch. Ja, vielleicht nur noch ganz kurz. Vielleicht fragen Sie mich, wie war das mit dem tatsächlichen Deutschland? Wurde darüber überhaupt nicht gesprochen? Und ich muss sagen, gerade in dieser Zeit herzlich wenig. Erst nach 1870 dann erscheinen eine Reihe von Büchern, die sich nun mit Deutschland auseinandersetzen, wie es dort wirklich ist. Damit bin ich am Ende. Danke für diesen Vortrag. Ich danke den beiden Referenten der heutigen Sitzung. Wir haben intensiv gearbeitet. Wir fangen wieder um 15 Uhr cum tempore an. Cum tempore, ja. Es wäre zu früh um 15 Uhr. Ja. Dankeschön.